Kundgabe 1587. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.08.1940. Reinkarnation. Geistiges Schauen. Sehet euch die Sterne des Himmels an, betrachtet das Firmament und lasset eure Gedanken schweifen in das unendliche Weltall, das Schöpfungswerke birgt in unfassbarer Zahl. Es ist der Mensch diesen Schöpfungswerken gegenüber nur ein winziges Geschöpf. So hat es wohl den Anschein, und doch ist die gesamte Schöpfung dazu bestimmt, das Wesen erst zu dem Aufenthalt auf Erden als Mensch vorzubereiten. Es ist also die gesamte Schöpfung für den Menschen gewissermaßen das Mittel zum Zweck. Es mussten die Schöpfungswerke erst das Geistige zu einer bestimmten Reife bringen, damit es dann Aufenthalt nehmen konnte im Fleisch und mit diesem Stadium seinen Erdengang beenden darf. Es war dies ein unendlich langer Weg auf Erden, der nun aber seinen Abschluss findet, ganz gleich, wie die Gestaltung der Seele sich entwickelt hat, ob sie in hohem oder niedrigem Reifezustand am Ende des Erdenlebens steht. Es hat das Wesen seine Erdenaufgabe erfüllt. Doch mit welchem Erfolge? Ändert nichts mehr an der Tatsache, dass der Erdengang nun endgültig zurückgelegt worden ist, so der leibliche Tod die Seele von dem Körper trennt. Nun geht die Seele in das jenseitige Reich ein, das nun für sie das Reich des Lichtes sein kann, aber auch ein lichtloser Aufenthalt, so das Erdenleben nicht genützt wurde. Es wäre nun ein Akt unendlicher Grausamkeit, würde die Seele durch Ewigkeiten hindurch in ihrem lichtlosen Zustand belassen. Wenn ihr also keinerlei Gelegenheit mehr geboten würde, das auf Erden Versäumte nachholen zu können, so der freie Wille sich dafür entschlossen hat, den lichtlosen Zustand mit helleren Regionen zu vertauschen. Und also wird der Seele auch im Jenseits Gelegenheit geboten, sich selbst zu befreien. Es ist ihr freigestellt, sich einem Wirkungskreis zu suchen, der ihr die gleichen Möglichkeiten zur Höherentwicklung der Seele gibt, wie auf Erden, oder auch nun eine jede solche Möglichkeit zurückzuweisen und im lichtlosen Zustand zu verharren. Es hat Gott unzählige Schöpfungen eben zum Zweck der Weiterbildung solcher unvollkommenen Seelen erstehen lassen, fernab vom menschlichen Wissen und auch diesem verstandesmäßig niemals ergründbar. Und wenn also von einer Reinkarnation gesprochen wird, so ist dies wohl richtig. Jedoch wird niemals diese auf der gleichen Erde stattfinden, welche die Seele des Menschen einmal freigegeben hat. Die Schöpfungen Gottes bergen allesamt Wesen, welche noch zur Höhe streben. Erst die vollkommenen Wesen, die Wesen des Lichtes, bedürfen keiner Schöpfungswerke mehr zu ihrer Aufgabe oder beglückenden Tätigkeit. Nur solange das Wesen noch gebunden ist, das heißt, sich noch nicht gelöst hat von der Materie, ist sein Aufenthaltsort auf von Gott sichtbar ins Weltall gestellter Schöpfung, je nach seinem Reifezustand, jedoch immer außerhalb der Erde. Denn der Aufenthalt auf dieser ist mit dem leiblichen Tode beendet. Die göttlichen Schöpfungen sind in so undenklich vielen Variationen entstanden, dass alles unvollkommene Wesenhafte seinem Reifezustand entsprechend die Möglichkeit hat, ständig an sich zu arbeiten und das Werk der Selbsterlösung, das auf Erden begonnen oder versäumt wurde, fortzusetzen oder in Angriff zu nehmen. Es wird immer nur darauf ankommen, wie stark der Wille dieser Wesen ist, nach dem Licht. Wie weit also das Wesen Verlangen trägt, dem derzeitigen Zustand und der Umgebung zu entfliehen, um in lichtere Sphären zu gelangen. Nur ist die ungenützte Zeit auf Erden insofern nicht mehr einzuholen, als dass der Aufenthalt auf Erden in recht genütztem Willen dem Wesen den Grad der Gotteskindschaft einträgt, was andererseits nicht mehr möglich ist. Obgleich die Erlösung aus der Dunkelheit und das Eingehen in Lichtsphären für das Wesen gleichfalls ein unvorstellbarer Glückszustand ist. Nur die Aufgaben dieser Wesen andere sind als die der wahren Gotteskinder. Wenn nun durch geistiges Schauen die Menschen Einblick nehmen in das Wirken ringender und auch erlöster Wesen, so vermögen sie doch nicht, den Lichtgrad zu ermessen und noch viel weniger den Aufenthaltsort zu erkennen, in denen sich die Seelen nun bewegen. Es sind also die Seelen in Tätigkeit, sofern sie zur Höhe verlangen. Und es wird diese Tätigkeit irrtümlich als irdische Tätigkeit erachtet, also daraus der Schluss gezogen, dass sich diese Wesen wieder auf Erden befinden. Es sind keine wesentlichen Merkmale, die den nunmehrigen Aufenthaltsort kennzeichnen. Es sieht der geistig Schauende mehr die eigentliche Tätigkeit der Wesen als ihre Umgebung. Und diese Umgebung ist dem Schauenden nur schemenhaft erkennbar. Sie entspricht auch dem Lichtzustand des Wesens und ist so nach ganz verschieden, immer jedoch dem Reifezustand und dem Verlangen des Wesens angepasst. So also das Wesen noch sehr erdgebunden ist, das heißt, noch mit allen Sinnen an der Erde und deren Gütern hängt, wird auch die Umgebung solche Formen annehmen. Denn es schafft sich das Wesen diese Umgebung selbst, seinen Begierden entsprechend. Und es kann daher die Seele wohl in irdischen Gefilden weilen, ohne jedoch mit der Erde noch verbunden zu sein. Es wird sich die Umgebung seinem Verlangen und Reifezustand angleichen, jedoch immer nur in seiner Vorstellung, die aber der geistig Schauende als Wirklichkeit ansieht und daher zu dem irrigen Denken gelangt, dass diese Wesen wieder zur Erde zurückkehren und sich also wieder verkörpern dürfen auf der Erde. Es können niemals unvollkommene Wesen sich eigenmächtig rückversetzen auf die Erde, so sie den Erdenweg durch undenklich lange Zeiten zurückgelegt haben und nun als Mensch mit dem Leibestod das Erdendasein beschlossen haben. Was sie nachher zu erwarten haben, ob in reifem oder unreifem Seelenzustand, ist geistiges Erleben völlig außerhalb der Erde. Denn das ganze Weltall hat Schöpfungen aufzuweisen, die wieder dazu bestimmt sind, das Geistige im Universum zu bilden, auf das es sich von allem freimachen kann, was noch lastend das Geistige umschließt. Und so das Erdenleben diese Erlösung nicht dem Wesen gebracht hat, muss es durch Gottes weitere Schöpfungen gehen, auf dass es endlich zu Licht gelange und in Gott Nähe ewige Glückseligkeit genießen kann. Amen.